40 sind's. Wer aber finden mag, dass das philosophische Problem in diesem Buche etwas zu flüchtig abgetan erscheine, dem geben wir zu bedenken, dass hier, wo es sich um ein für alle Zukunft entscheidendes Entweder-Oder dreht, nicht am Platze wäre, Ab- und Irrwege mannigfacher Verstiegenheiten nachzuschreiten, sondern es einzig und allein darauf ankommt, am Kreuzwege ein lautes und energisches Halt zu rufen und mit aller Entschlossenheit und Unbeugsamkeit, wie die höchste Not sie gebietet, den einzig richtigen Weg des lebendigen Denkens zu wollen, zu wissen und zu wandeln. Wie es dem Judentum gelang, seine Geistigkeit durchzusetzen, seine Leute in den Vordergrund des Interesses zu rücken und alles ihm Feindliche vom öffentlichen Leben geradezu auszuschalten, dem soll nun unsere nächste Betrachtung gelten. Denn die Kunst und das Geheimnis des jüdischen Erfolges zeigen sich ja in der aus dem Handelsbetriebe herübergenommenen Schlauheit und Gerissenheit, mit der das Geistesleben in einen Handelsmarkt verwandelt wird, auf welchem nur jene Ware ausgelegt, angepriesen, an den Mann gebracht wird, die dem Marktaufseher genehm ist, indes alle Ware, an denen er nicht durch Provision und Anteil beteiligt ist, überhaupt nicht geduldet und gar nicht angepriesen werden. Wir haben im Wirtschaftsleben bereits zu zeigen gewusst, wie sinnlos die alten Gesetze von Angebot und Nachfrage, auf die sich die Schulnationalökonomie noch immer etwas zugute tut, in einer Wirtschaftsordnung sind, in der der Bewegliche mit seinem Profit, Selbstzweck, das Bedürfnis von Produzenten und Konsumenten untergeordnete Nebensache geworden sind. Während aber im Wirtschaftsleben doch immerhin die daseinsbedingten Forderungen der alltäglichen Bedürfnisse richtunggebend wirken und vom Judentum nur in seinem Sinne abgebogen und ausgenützt werden, ist im Geistesleben, und dies einmal klar auszusprechen und aller Welt begreiflich zu machen, ist von größter Wichtigkeit, der Vermittler zum unumschränkten Herrn und Beherrscher von Absatz und Ware geworden, derart, dass man ohne die geringste Übertreibung sagen muss, im heutigen Geistesleben richtet sich die Nachfrage nach dem Angebot, das durch das psychagogische Ineinanderarbeiten von Tagespresse, Reklame und Anpreisung zur Schaustellung und auf den Markt werfen der Zion genehmen, von Totschweigen, Ausschalten, Nichtbeachten und geradezu Verschwinden lassen der Zion feindlichen Geisteskost seine furchtbare Allmacht entfaltet. Das Allerverhängnisvollste an dieser schnöden Umkehrung eines ursprünglichen Zustandes, bei welchem Urteil und Geschmack eines selbsttätig denkenden und aufnehmenden Volkes noch aktiv und regelnd in die Entwicklung des Geisteslebens eingriff, zur Vergewaltigung, Lähmung und vollständigen Vernichtung eigenen selbsttätigen Sichtens, Prüfens und Wählens, führte zu einem Endergebnis der Umkehrung aller natürlichen Geistesgesetze, die geradezu folgendermaßen charakterisiert werden muss. Die Entlebendigung des deutschen Volkes durch die jüdische Weltvergewaltigung hat den paradoxen Höhepunkt erreicht, dass das deutsche Volk nicht mehr selbst denkt, sondern vom Judentum gedacht wird. Wer dies Furchtbare etwa mit ungläubigem Lächeln bezweifeln und für übertrieben halten mag, der versuche sich einmal völlig bewusst darüber zu werden, wie denn eigentlich heutigen Tags geistige Werturteile entstehen und nach welchen Gesetzen Bücher Erfolg haben, allgemeiner Gesprächsstoff werden, das heißt also, wie der Fachausdruck lautet, gemacht werden. Eine ungeheure Rolle spielt hierbei der Massenwarenbetrieb, mit dem das Judentum überall dort einsetzt, wo es ihm genehme Geisteskost, den ahnungslos vergewaltigten Deutschen zuzuführen, gewillt ist. Wer die Auslagen unserer Buchhandlungen nicht mit dem Blicke des gedankenlos Hinnehmenden, es steht in der Auslage, zu betrachten gewohnt ist, der wird bald gewahr werden, dass hinter diesem scheinbar unpersönlichen und zufälligen jeweiliger Neuerscheinungen sich Zions Wille emporreckt, der mit meisterlicher Psychagogie all das dem Deutschen vor die Nase hält, was für ihn passend ist, indes Unpassendes dem Blicke vorsichtig entzogen wird. Hand in Hand damit geht die marktschreierische Anpreisung in den Tageszeitungen, das konsequente Beschwätzen des zu Fördernden durch die allgegenwärtige Schabrusse überall dort, wo geistige Fragen besprochen werden und Hokus Pokus 1, 2, 3, der Mann ist gemacht. Ein Buch ist Tagesgespräch, eine Denkart, die allgemein gültige und führende geworden. Und dagegen nehme man die trostlose deutsche Schwerfälligkeit und Passivität in allen Geistesfragen, die Unfähigkeit in der Aufmachung und Anpreisung des zu Bejahenden, die Gründlichkeit und Sachlichkeit, mit der der wackere deutsche Kritiker das, was ihm wertvoll erscheint, eben deshalb so ernst und so schonungslos behandelt, dass der unglückselige deutsche Leser statt zu den von deutscher Seite nur bedingungsweise und unter den mannigfaltigsten Vorbehalten und Bedenklichkeiten fast mehr missbilligten als angepriesenen Geistesprodukten zu greifen, doch lieber sich dem anvertraut, was in eitel Begeisterung und Bejahung erstrahlend jüdischerseits empfohlen und bedingungslos angepriesen wird. Nehmen wir noch den trostlosen Umstand hinzu, dass deutscherseits von einer größeren Öffentlichkeit für geistige Werte so viel wie nichts geschieht, dieweil die sekundäre Art des Deutschen es mit sich bringt, dass der für die Lebenden nichts übrig hat und immer erst die Toten anerkennt und mit ihren Gedanken sich beschäftigt, also dann, wenn nicht mehr der Lebendige als Kraftzentrum hinter dem toten Buchstaben steht und mithin keine Gefahr mehr vorliegt, dass lebendiger Geist ins Leben gestaltend und erneuernd eingreifen könnte, so wird der ganze Jammer und die Erbärmlichkeit unserer Zeit offenbar, in der der Jude die geistige Nahrung liefert, die der Deutsche artig und widerspruchslos hinunterschluckt, ohne über Nährwert und Bekömmlichkeit sich weitere Gedanken zu machen. Auf philosophischem Gebiete aber war es nach dem Umsturze sehr bezeichnend, dass zwei Bücher mit aller Energie auf den Markt geworfen und gemacht wurden, die ganz und gar den geheimsten Absichten Zions dienen, den Deutschen in Atem zu halten, sein Denken zu ermüden, zu verwirren, vom eigensten Sein abzulenken und derart zu verstören und zu verflüchtigen, dass keine Kraft und Aufmerksamkeit, kein tatgebärender Wille, keine nur aus unmittelbarer Fixation des Lebens geborene Entschlusskraft sich mehr in ihm rege. Die schöne Aufgabe aber hatten die zwei Bücher »Der Untergang des Abendlandes« von Oswald Spengler und »Das Reisetage eines Philosophen« von Hermann Grafen Kaiserling übernommen.